von den Hirten und von den Wölfen, von ihrem Verhältnis zu den Produktionsmitteln und Arbeitserträgen, nämlich den Schafen, oder der historische Kompromiss und die andere Lösung. Die Wölfe jagten die Schafe und rissen auch manchen Mann. Die Hirten erschlugen ein paar Wölfe, das lief so und keiner gewann. Das lief so und keiner gewann. Jagen und Wachen macht müde, vor allem da ist nichts gewiss. Und so schlossen die Hirten und Wölfe den historischen Kompromiss, den historischen Kompromiss. Die Wölfe ließen vom Jagen und reißen im Hirtenrevier und schützten die Hirten und Herden vor anderem wildem Getier, vor anderem wilden Getier. Die Hirten gaben den Wölfen, na was wohl, von ihren Produktionsmitteln, nämlich Schafe dafür. Und konnten die Herden jetzt hüten im friedlichen, ruhigen Revier, im friedlichen, ruhigen Revier. Die sozialdemokratische Lösung gefiel den Wölfen nun sehr. Und von den saftigen Schafen verlangten sie immer noch mehr, verlangten sie immer noch mehr. Nun können die Hirten wählen, verlängern den Kompromiss und hüten den Wölfen die Schafe, vergessen den großen Beschiss, vergessen den großen Beschiss. Oder erschlagen die Wölfe, errichten die Diktatur der Hirten über die Wölfe. Ganz einfach. Doch wann klappt das nur? Doch wann klappt das nur? Antwort und Moral, Machtfrage. Aber wollen muss man es schon.